Deutschlandfunk. Kultur heute. Es hört einfach nicht auf. Ein Gedanke, der sich mit Blick auf die Nachrichtenlage heute wieder einmal aufdrängt. Eine Geiselnahme in einer Kirche in Nordfrankreich, Schüsse in einem Krankenhaus in Berlin. Gefühlt ist die Gewalt gerade überall. Und das versetzt wohl nicht nur uns hier in den Redaktionen in eine permanente Alarmbereitschaft. Oder, um es mit einem philosophischen Begriff zu sagen, wir machen gerade eine Kontingenzerfahrung. Von den vielen, vielen Dingen, die passieren könnten, passieren zufälligerweise genau diese Gewalttaten und stören den gewohnten Gang unseres Alltags. Glücklicherweise gibt es aber auch Strategien, um mit solchen Kontingenzerfahrungen klarzukommen. Jan Drees aus unserer Literaturredaktion hat sich Gedanken gemacht über Kontingenz, ihre Bewältigung und den falschen Rückgriff auf einen Mythos. Kontingent ist, was möglich, aber nicht notwendig ist. Aristoteles hat diese schöne Präzisierung über das Zufällige vor über 2300 Jahren geliefert. Spätestens seitdem läuft das große Menschheitsprojekt der wissenschaftlichen und philosophischen Kontingenzbewältigung. Gerade in diesen Tagen des Terrors und seiner vielfältigen Deutungen lohnt sich der genaue Blick auf die Kontingenz, also den Möglichkeitshorizont, und auf die wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Lösungen, die uns zur Verfügung stehen. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sprach am vergangenen Samstag hier im Deutschlandfunk von der medialen Überforderung durch die Dauerberichterstattung. Dass die Anschläge gleichsam aus dem Nichts kämen, würde die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Die dann eintretende Dauerkommunikation bezeichnete Pörksen als eine Art Abwehrzauber. Mit dem sehr treffenden Begriff des Abwehrzaubers verwies Pörksen en passant auf den geradezu religiösen Aspekt der gegenwärtigen Terror- und Mediendebatte. Man kennt den Abwehrzauber aus vormodernen Zeiten, die selbst 2016 nicht vorbei zu sein scheinen. Krankheiten wurden dann erklärt mit göttlicher Rache oder der Bestrafung persönlicher oder kollektiv begangener Sünden. Erst viel später wurden Viren entdeckt, Bakterien, die Zusammenhänge zwischen Hygiene und Sterblichkeit. Gegen Krankheiten gab es früher Abwehrzauber. Heute gibt es Impfungen und Penicillin. Doch ausgerechnet in den Tagen des Terrors vergessen wir leichtfertig, dass auch philosophische Äquivalente zur Impfung und zum Penicillin existieren. Es gibt zivilisiertere Werkzeuge, um Kontingenz zu bewältigen, als den medialen Abwehrzauber. Zum Beispiel die Philosophie. Der deutsche Philosoph Kurt Wuchtal hat 2011 ein Buch veröffentlicht, das auch 5 Jahre später noch aktuell ist. Darin analysiert Wuchtal, dass wir noch heute Kontingenzerfahrungen machen, die sich qualitativ nicht unterscheiden von der alttestamentarischen Hiobsgeschichte. Die gute Nachricht ist, dass die philosophische Theorie in der Bewältigung dieser Kontingenzerfahrungen einen Schritt weiter ist als Hiob in der Bibel. Man kann sich irre machen lassen oder, hier zum Beispiel Martin Heidegger folgend, im freien Fall zur Ruhe kommen. Es gibt die Möglichkeit, mit Udo Marquardt Kontingenz als Bedingung unseres Daseins anzunehmen oder sich im Trost eines Sören Kierkegaard einzuhüllen. Die Kontingenz, die mit dem Terror offenbar erscheint, ist beherrschbar. Aber es wird einem nicht leicht gemacht. In den Medien erfahren die Terrorakte dieser Tage eine narrative Überhöhung. Die Tatsache, dass überall gewarnt wird, die Heroisierung der Täter zu unterlassen, während gleichzeitig das Gegenteil geschieht, beweist, wie wirksam der Mythos ist, wie verführerisch das Bild des Heros. Der Heros ist ein antikes Konzept. Und wenn sich der norwegische Massenmörder Breivik am Schatz der mythologischen Erzählungen und Zeichen bedient, stilisiert er sich selbst zum Heros, zum Helden. Selbst in Jochen Distelmeyers Roman Otis taucht der Massenmörder Breivik auf als moderner Telemachos. Zugleich findet eine Selbstmythologisierung durch die Täter statt. Viele von ihnen, darunter eben Breivik und der Amokläufer aus München, schreiben Manifeste. Es gibt das obligatorische Video der islamistischen Selbstmordattentäter und so weiter. Nur deshalb kann Breivik zur Inspiration werden für jenen Münchner, der am Freitag 9 Menschen wahllos erschossen hat. Ja, es gibt Gründe anzunehmen, dass dieser Amoklauf überhaupt erst möglich wurde durch die Selbstheroisierung Breiviks. Es gibt ebenfalls gute Gründe anzunehmen, dass die Spontanterrorakte von Nizza oder Würzburg auch erst möglich geworden sind durch die Heroisierung des sogenannten Islamischen Staats. Kontingent ist, was möglich, aber nicht notwendig ist. Durch den medialen Abwehrzauber, durch unser Reden, zwingen wir Verbrechen in eine Notwendigkeit, die sie nicht haben müssten. Es war nicht erst die Tat und dann die Timeline. Es ist exakt andersherum. Philosophie statt Facebook, dazu rät Jan Drees in Zeiten von Gewalt und Terror.